Märchen winkt es hervor mit weiser Hand. Da singt es und da klingt es von einem Zauberland, wo bunte Blumen blühen im goldenen Abendlicht und lieblich duftend glühen mit bräutlichem Gesicht. Und grüne Bäume singen nur alte Melodien, die Lüfte heimlich klingen und Vögel schmettern rein. Nebelbilder steigen wohl aus der Reb hervor und tanzen Luftgereichen im wunderlichen Chor. Und blaue Funken brennen an jedem Blatt und Reis und rote Lichter rennen im wirren, wirren Kreis. Und laute Quellen brechen aus wilden Marmorstein und seltsam in den Bächen schlappert er wieder schon. Zerfließt wie ein